wissen, natürlich auch nicht hören. Verdrängungsstrategien, die Utopie darf man nicht stören. Und unser Land, es steht in Flammen. Dieses Land, es steht in Flammen. Diese Utopie trifft auf dunkle Wirklichkeiten. Habt euch an und Hackern den Hof bereitet. Lasst euch von nichts verwalten. Gleichgültigkeit und Recht auf Dummheit. Die Republik, sie steht in Flammen. Doch der Geist des Vaterlandes sieht verdammen. Und ihr Trug bricht zusammen. Steht in Flammen.